Zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben. Der Güter Höchstes dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Wir stehen vor unser Land, wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder. Streng vertraulich. Der Führer wünscht, dass Schillers Schauspiel Wilhelm Tell nicht mehr behandelt wird. Ich bitte Sie hiervon vertraulich Herrn Reichsminister Rust und Herrn Reichsminister Dr. Goebbels zu verständigen. Heil Hitler, Ihr Martin Burmann. Ihrem Antrag auf Haftentschädigung können wir nicht entsprechen. Sie stützen Ihren Antrag darauf, dass Sie wegen Begünstigung Ihres Bruders Georg Elser, der 1939 auf Hitler ein Attentat zu verüben suchte, in Haft genommen und einige Zeit festgehalten wurden. Nach § 1 Absatz 1 des Entschädigungsgesetzes hat ein Recht auf Wiedergutmachung, wer unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wegen seiner politischen Überzeugung aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung verfolgt und geschädigt wurde. Dazu gehört, dass die Verfolgung auf eine klare, gegen den Nationalsozialismus gerichtete politische Überzeugung zurückzuführen war. Diese Voraussetzungen liegen nach den von uns angestellten Ermittlungen bei Ihnen nicht vor. Sie waren nach Ihren eigenen Angaben nie Mitglied antifaschistischer Parteien oder Organisationen. Sie hatten auch so viel Bei dieser Sachlage ist der Antrag abzulehnen. Bei dieser Sachlage ist der Antrag Absage ist der Antrag ist der Wir haben diesen Mann gesehen. Das ist der Mörder der Opfer jenes furchtbaren Planes? Das ist der Mann, der den Führer und mit ihm die Führerschaft des Reiches treffen wollte? Man muss sich das alles immer wieder vor Augen halten. Denn dieser Mann dort hat keine auffällige Verbrecherphysiognomie, sondern intelligente Augen, leise, vorsichtig abwägende Ausdrücke. Die Vernehmungen dehnen sich endlos. Jedes Wort überlegt er lange und genau, bis er antwortet. Und wenn man ihn dabei beobachten kann, vergisst man im Augenblick, vor welchem fanatischen Untier man steht, welche Schuld, welche grausige Last dieses Gewissen dort scheinbar so leicht zu tragen imstande ist. Thank you. dass Ihr Sohn zur SS gehört habe, ist mir schon in Oranienburg 1940 wie auch später in Dachau von SS-Angehörigen mitgeteilt worden. Er verkehrte mit ihnen auch durchaus kameradschaftlich und stand auf Du und Du mit ihnen. Also mein Mann hat ihn immer einen Häuselschleicher genannt. So einer, wo immer herumschleicht. Plötzlich ist er vor der Tür gestanden. Du hast nicht gewusst, ist er jetzt vom Boden heraufgekommen? Oder, ja zum Teufel, wo sonst her? Er hat die Kammer nahe der Wohnungstür gehabt und ist ganz leise gegangen. Fast 3 Monate lang. Mein Gott, die Kammer war klein. Da hat gerade ein Bett, ein Nachtkastel und ein Schreibtisch drin Platz gehabt. Dahinter hat er seine Sachen hängen gehabt. 4 Mark in der Woche hat er gezahlt. Ich habe mich nie um den Mann gekümmert. Ich bin keine von denen, wo den Leuten hinten nachschaut. Natürlich wunderte sich der Nachtwächter über das seltsame Benehmen des Hundes. Er rief ihn, aber Ajax kam nicht zurück. Er stieg die Treppen zur Galerie hinauf, konnte aber nichts entdecken. Dem Nachtwächter war die ganze Geschichte nicht geheuer, also ging er mit mir noch einmal in den Saal. Unten im Saal war nichts zu sehen. Ich wollte wieder gehen, da stürzt Ajax zum 2. Mal fort. Wir stiegen ihm mit langsamen Schritten nach, kamen die letzte Stufe hinauf. Vor uns stand ein Mann. Als ich ihn ansprach, schien er mich gar nicht zu hören. Er gab keine Antwort. Uns erschien das alles sehr komisch. Aber was sollte der Mann im Saal gesucht haben? Zu stehlen war da nichts. Oder er hätte Tische und Stühle mitnehmen müssen. Thank you. Wir mussten vor der Rede servieren. Der Führer trank immer nur mitgebrachten Sprudel, den sie vorher untersucht hatten. Wenn er mit seiner Rede begann, sind wir Serviererinnen in den Vorraum gegangen. Wir haben uns eine Zigarette angesteckt und ein Plauderstündchen gehalten. Wir hatten die Rede über nichts zu tun. Abends im Bürgerbräukeller. Alten Kameraden, der Führer wird mit vorstellbarem Jubel empfangen. Er hält in seiner Rede eine schneidende Abrechnung mit England. Schärfste Angriffe gegen die britische Raubpolitik. Wir kapitulieren nie, vorbereitet auf 5 Jahre Krieg, und England wird unsere Waffen kennenlernen. Tolle Begeisterung durchtobt den Saal. Diese Rede wird eine Weltsensation werden. Wenn das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied gesungen wurden, sind wir Kellnerinnen immer in die Toilette gegangen. Wir haben so getan, als würden wir uns vor dem Spiegel zurechtmachen. Sie müssen verstehen, vom Servieren der vielen schweren Maßkrüge waren unsere Arme natürlich müde. Wir wollten sie nicht auch noch ein paar Minuten ausgestreckt halten müssen. Führer nach Berlin zurückgefahren, in unserem Abteil gegessen und geplaudert. Wir sprechen alle möglichen Probleme durch. Die allgemeine Lage sieht er sehr optimistisch an. England muss in die Knie gezwungen werden. Ich hatte gerade 12 Maßkrüge in der Hand und stand genau vor der Säule vom Hitler, weil ich ja da bedient habe. Ich glaube, diese Fahne ist in 15 Jahren nicht einmal gewaschen worden. Sie war steif vor Schmutz. Aber immer wieder kamen Leute, vor allem Frauen, die Blumen an die Fahne steckten oder sie begeistert küssten. Als ich die 12 Maßkrüge gerade in der Hand hatte und mir so die Führersäule anschaute, kam ein furchtbarer Luftdruck. Er hat mich durch die Pendeltüren geschleudert bis zum Haupteingang. Steine flogen mir um den Kopf und der ganze Dreck. Und dann habe ich gar nichts mehr gemerkt. Eine Hiobsbotschaft. Ich muss dem Führer ein Telegramm überreichen, nachdem kurz nach unserem Verlassen des Bürgerbräus dort eine Explosion stattfand. 8 Tote und 60 Verletzte. Das ganze Gewölbe heruntergestürzt. Das ist ungeheuerlich. Ein Attentat zweifellos in London erdacht und wahrscheinlich von bayerischen Legitimisten durchgeführt. Nach den ganzen Aufregungen dieses 8. November noch 9-mal in das braune Haus in der Brienner Straße, bis ich mein Geld bekam. Nie war jemand da, der bezahlen wollte. Der Führer und wir alle sind wie durch ein Wunder dem Tode entronnen. Wäre die Kundgebung wie alle Jahre vorher programmgemäß durchgeführt worden, dann lebten wir alle nicht mehr. Er steht doch unter dem Schutz des Allmächtigen. Er wird erst sterben, wenn seine Mission erfüllt ist. Thank you. das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied gesungen wurden, sind wir Kellnerinnen gleich nach der Rede mit dem Fremdsontan, als würden wir uns vor dem Spiegel zurechtmachen, zum Abfall gegessen und plaudern. Der vielen schweren Masken alle waren Arme natürlich müde. Die allgemeine Lage sieht ein paar Minuten sehr ausgestreckt halten müssen. Die England Kameraden. Muss in die Knie gezwungen werden. Ich hatte zwölf Maßkrüge in der Hand und stand genau vor der Säule vom Hitler, weil ich musste dem Führer ein Telegramm überreichen. Ich glaube, diese Fahne ist kurz nach Jahren unserem Verlassen des Bürgerbräus. Sie war steif, eine Explosion stattfand. Aber immer wieder kamen Leute, vor allem Tote und 60 Verletzte. Die Blumen an die Fahne steckten. Das ganze Gebäude an die Kreisdachküsten. Wäre die Kundgebung wie alle Jahre vorher programmgemäß durchgeführt worden, wir haben ein Plauderstündchen gehabt. Dann lebten wir alle nicht mehr. Nie war jemand da, der ein Attentat zweifellos. Diese Rede wird eine Weltsensation werden. Der Führer trank immer nur mitgebrachten Sprudel. Der Führer und wir alle sind wie durch ein Wunder dem Tode entronnen. Wäre die Kundgebung für alle Jahre. Wenn das Deutschlandprogramm und das Horst-Wessel-Lied gesungen wurden, dann sind wir Kellnerinnen immer in die Toilette gegangen. Wir haben so getan, als würden wir uns vor dem Spiegel zurecht machen. Sie müssen verstehen, erst beim Servieren der vielen schweren Maßkrüge waren unsere Arme natürlich müde. Wir wollten sie nicht auch noch ein paar Minuten ausgestreckt halten müssen. Unsere Waffen ausgestreckt halten. Unsere Waffen. Dreck. Wir haben sogar Dreck. Der bezahlt ausgestreckt halten. Dem Führer ein Telegramm. Sie müssen verstehen. Dem Führer ein Telegramm. Und das Horst-Wessel-Lied gesungen wurde. Das ist ungeheuerlich. Ausgestreckt halten. Sie müssen verstehen. Der bezahlt die Führersäule. Die Führersäule. Unsere Waffen. Und das Horst-Wessel-Lied gesungen wurde. Waffen zum nicht einmal. Wenn das Deutschland-Plaudelstückchen gehalten hat, Sie müssen verstehen. Nur mitgebracht. Nicht einmal. Aschmutz. Sie waren Telegramm. Und ausgestreckt sein. Immer wieder kamen Stücke, vor allem Frauen. Aber andere kamen Leute, vor allem Frauen, nicht einmal Blumen an die Fahne steckten oder sie begeistert küssten. Sie war steif. Nur mit bewachten Sprudel. Sie müssen verstehen. Sind wir Kellnerinnen? Unsere Waffe. Der bezahlen wollte. Er hat mich durch die Pendeltür 60 verletzt. Ausgestreckt halb. Verschmutz. Nicht einmal gewaschen. Wenn das Deutschland liegt, ausgestreckt halb. Aber immer wieder kamen sind wir Leute, Kellnerinnen vor allem immer in die Toilette gefahren. Die Blumen an die Fahne steckt zwei oder sie begeistert küssen. Ich glaube, diese Fahne ist in 15 Jahren eine Weltsensation. Dreck. Führer soll. Sehr optimistisch. Das ist ungeheuerlich. Die Toten des Attentats. Maria Hähnle, 30 Jahre Aushilfskellnerin. Eugen Schachter, 32 Jahre SA-Mitglied. Wilhelm Weber, 37 Jahre SA-Mitglied. Franz Lutz, 53 Jahre SA-Sturmhauptführer. Michael Wilhelm Kaiser, 50 Jahre SA-Sturmhauptführer. Emil Kasberger, 54 Jahre, langjähriges NSDAP-Mitglied, Flötist beim Gau-Musikzug des Traditionsgaus München-Oberbayern. Leonard Reindl, 57 Jahre, seit 1923 NSDAP-Mitglied, Inhaber des grünen Dauerausweises für alte Kämpfer. Michael Schmeidel, alter Unbekannt, NSDAP-Mitglied, alter Kämpfer, Oberamtmann AD. Thank you. Zwei Beamte führten in ihrer Mitte einen kleinen, schmächtigen Mann ins Zimmer. Er erschien mir knapp über 30 Jahre alt und hatte ein ernstes, sympathisches Gesicht. Er trug einen dunkelblauen Anzug, wirkte fast schüchtern. So, als könne er nicht begreifen, was wir von ihm wollten. Ich fragte ihn nach den Lokalen, die er in München kenne. Er wich mir aus, missverstand mich bewusst. Fragte ich ihn nach dem Bürgerbräukeller, antwortete er mit dem Löwenbräukeller. September wechselte er die Joppe, von da ab trug er eine braune Joppe, die aus einem rauen Stoff angefertigt war. Einen Knickerbockeranzug trug er in München nur, wenn er im Bürgerbräukeller keine Arbeiten vorhatte. Es war dieser graue Anzug, dunkelblauen Kamm, trug er auch einen grauen Doppelhagen, Übergangsmantel, der rückwärts eine Falte hat, kaffeebraunen Pullover. Ab Mitte September wechselte er die Joppe, von da ab trug er einen schwarz-braunen Schuh und aus einem kaffeebraunen Pullover. Ab Mitte September wechselte er die Joppe, von da ab der Übergangsmantel, der rückwärts eine Falte hatte. Arbeiten vorhatte. Es war dies ein grauer Anzug. Ab Mitte Oktober trug er auch einen grauen doppelreigen Übergangsmantel, der rückwärts eine Falte hatte. Damals trug er durchweg einen dunkelblauen Anzug mit langer Hose, schwarze Halbschuhe und einen kaffeebraunen Pullover. Eine Knickerbocker wechselte er in München von der braunen Kappe, die aus einem grauen Stoff angefertigt war. Einen Knickerbocker langer Hose, schwarze Halbschuhe und einen keine Arbeiten vorhatte. Es war dies ein grauer Anzug. Ab Mitte Oktober trug er auch einen grauen doppelreihen Übergangsmantel, der rückwärts eine Falte hatte. Einen dunkelblauen Kammerlandanzug mit langer Hose, schwarze Halbschuhe und einen kaffeebraunen Pullover. Ab Mitte September wechselte er die Joppe zu einer dunklen braunen Kappe aus einem grauen Stoff und gefertigt war. Einen Anzug mit langer Hose, schwarze Halbschuhe und grauer kaffeebraunen Pullover. Ab Mitte September wechselte er die Joppe, einen dunklen Kammgarnanzug mit langer Hose, schwarze Halbschuhe und einen kaffeebraunen Pullover. Ab Mitte September wechselte er die Joppe, von da ab trug er eine braune Joppe, die aus einem rauen Stoff angefertigt war. Einen Knickerbockeranzug trug er in München nur, wenn er im Bürgerbräukeller keine Arbeiten vorhatte. Es war dies ein grauer Anzug. Ab Mitte Oktober trug er auch einen grauen doppelreigen Übergangsmantel, der rückwärts eine Falte hatte. Wir haben heute Ihren Antrag wegen Schadens im beruflichen Fortkommen beim Landesamt für die Wiedergutmachung in Stuttgart eingereicht. Nachdem Sie bis jetzt für diese Zeit direkt nach der Haftentlassung den Verdienstausfall nicht nachgewiesen haben, beantragten wir nur eine Entschädigung für den Zeitraum vom 13. November 1939 bis 21. Februar 1940 in Höhe von 113 D-Mark. In Sachsenhausen und Dachau habe ich in demselben Zellenbau zusammengesessen mit dem Mann, der 1939 das Attentat im Bürgerbräukeller auf Hitlers persönlichen Befehl durchzuführen hatte, dem SS-Unterscharführer Georg Elser. Mit diesem Mann sollte ein zweiter Reichstagsbrandprozess vorgeführt werden. Nach geglücktem Attentat, und es glückte ja, denn Hitler hatte gerade kurz zuvor das Bürgerbräu verlassen, wurden in holländischem Gebiet zwei englische Offiziere, der Militärattaché Stevens und Oberst Best, in Haft genommen, die der SS-Unterscharführer als Anstifter namhaft machen sollte. Nach siegreich beendetem Krieg sollte dann aus dieser Aussage ein Schauprozess gegen Churchill gemacht werden. Georg Elser wurde ausgezeichnet behandelt. Er hatte drei Zellen, eine eigene Kunstwerkstatt. Im März 1945 verschwand er aus dem Zellenbau und wurde nicht mehr gesehen. Hiermit möchte ich deutlich machen, dass hinter dem Willen kein Ethos stand, auch nicht eine Null oder ein Nichts, sondern ganz einfach das, was man in der Menschheit einen verbrecherischen Willen nennt. Keine Seele, keine Verantwortung. Deshalb musste der Versuch scheitern. Ich wurde nach Berlin geholt, wo ich den Attentäter begutachten musste. Es fehlte ihm nichts. Er wäre Kommunist und Pazifist, erklärte er, und deshalb hätte er Hitler und seine Leute beseitigen wollen, weil sich nur dadurch der Krieg hätte vermeiden oder schnell beendigen lassen. Auf den Gedanken, Elsa hätte das Attentat im Auftrag der Gestapo begangen, bin ich nicht gekommen. Ja, als Gerüchte dieser Art aufgetaucht sind, habe ich ihm widersprochen. So viel Verworfenheit hatte ich nicht für möglich gehalten, bis ich erst mehrere Monate nach dem Zusammenbruch aufgeklärt worden bin. Abends aus seiner Zelle Zitterklänge kamen. Elsa spielte mit ganzer Hingabe. Dazu sang er mit brüchiger Stimme die schwäbisch gefärbten Wiener Texte. Manchmal blieb er mitten im Wort stecken und hatte Tränen in den Augen. Thank you. Weisung? Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist angeblich Ella tödlich verunglückt. Ich bitte zu diesem Zwecke, Ella in völlig unauffälliger Weise nach Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu sein, dass darüber nur ganz wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber an mich würde dann wie folgt lauten: Am so und so vielten anlässlich des Terrorangriffs wurde unter anderem der Schutzhäftling Ella tödlich verletzt. Nach Kenntnis dieses Schreibens und nach Vollzug bitte ich dieses zu vernichten. Alle bedauern sehr, dass mein Sohn und unser Bruder nicht mehr am Leben sein soll, aber der Zeit nach hätte er ja schon kommen sollen, wenn er noch leben täte. Wissen Sie, es ist sehr belastend für uns, dass alle Zeitungen und der Rundfunk in alle Welt hinaus posaunen, dass mein Sohn bis 1939 bei der SS war. Eine Zeitung brachte SS-Scharführer, die anderen S.A. Das alles ist nicht wahr. Er war bis zu seiner Festnahme 1939 in keiner Formation im Hitler-Regime. Das ganze Dorf kann es bezeugen. Was nachher mit ihm angefangen wurde, weiß ich natürlich nicht. Meines Wissens nach hat mein Sohn das Attentat auf eigene Faust ausgeführt, brauchte aber einen Verbindungsmann, um Einlass in den Bürgerbräukeller zu gelangen, der ihn aber in den letzten Stunden verriet und die ganze Sache wurde zu Hitlers Gunsten umgedreht und somit blieb Hitler verschont. Aber nicht wegen einer göttlichen Fügung. Die ganze Kriegsdauer haben wir von ihm nichts mehr gehört. Wir arbeiteten und hofften immer auf das Ende des Krieges, dass wir ihn wiedersehen. Meine feste Meinung ist es, wenn er auf Hitlers Befehl gehandelt hätte, hätten sie ihn nicht aus der Welt zu schaffen brauchen. Ob dieser Schwindel dann auch vollends aufgekommen wäre, wäre nicht mehr drauf angekommen. Einer, der nicht mehr am Leben ist, kann sich nicht mehr verteidigen. Da kann man ruhig noch mehr auf ihn abladen. Vielleicht sickert die Wahrheit noch durch. Thank you. Er war eigentlich ein ganz stiller. Gerade deswegen hat niemand gedacht, dass er so ein Attentat ausführen würde. Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last. Ich glaube, diese Fahne ist in 15 Jahren nicht einmal gewaschen worden. Sie war steif vor Schmutz. Die Droben hangen unveräußerlich und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst. Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, wo Mensch dem Menschen gegenübersteht. Mitten, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben. Er dachte ganz primitiv. Hitler ist der Krieg, der Güter. Und wenn dieser Mann weg ist, dürfen wir, dann gibt es Frieden gegen Gewalt. Mit langer Hose, schwarzer Halbschuhe und einem kaffeebraunen Pullover. Ab Mitte September wechselte er die Jacke, konnte abtrug er eine braune Jacke, die aus einem braunen Stoff angefertigt war. Einen Knickerbockeranzug trug er in München nur, wenn er im Bürgerbräukeller keine Arbeiten vorhatte. Es war dieser graue Anzug. Ab Mitte Oktober trug er auch einen braunen Doppelbeinübergangsmantel rückwärts. Fortkommen am Landesamt für die Wiedergutmachung in Stuttgart. Hitler ist Ali. Und wenn dieser Mann weg ist, dann gibt es Frieden. Ihre Anregung alljährlich des Hitler-Attentäters Johann Georg Kaiser und seine Todestag durch die Wir haben heute unseren Antrag wegen Schadens im beruflichen Fortkauf beim Landesamt für Wiedergutmachung in Stuttgart ein Oberamtmann AD. Eine Entschädigung für den Zeitraum vom 13. November 1939 Inhaber des grünen Dauerausweises für alte Kämpfer. 1213 Flötist beim Gau-Musikzug des Traditions-Gaus München. War nach ihren eigenen Angaben nie Mitglied antifaschistischer Partei, nie ein Interesse und sich infolgedessen. Hiermit möchte ich deutlich machen, dass Hitler immer nur mit dem Ausland nichts, sondern ganz einfach das, was man in der Menschheit einen verbrecherischen Willen nennt. Keine Verantwortung. Den Mann machen Sie doch hinterher fest. Und schweigen Sie nach § 1 Absatz 1 des Entschädigungsgesetzes hat. Bei dieser Sachlage ist der Antrag abzulehnen. Oberamtmanns AD. Niederlegung eines Blutsbebindes an der ihm gewidmeten Wohnstadt. Ein Recht auf Wiedergutmachung an der Stelle des ehemaligen Bürgervolkes. Ob es in meinem Kopf jemals wieder stimmt, Herr Oberbürgermeister, allen politischen Dingen ferngehalten. Ja, der nicht mehr am Leben ist, kann sich nicht mehr verteidigen. Da kann man ruhig noch mehr auf ihn abladen. Vielleicht sickert die Wahrheit noch durch. Als Mutter ist es doch meine Pflicht, nach ihm zu fahnden. Im Rundfunk ist in den letzten Tagen etwas über meinen Sohn gekommen, aber nicht, ob er noch lebt. Der Zitherspieler von Georg Glasl und Sabine Reitmeier mit Rainer Bock. Zither Georg Glasl. Komposition Peter Kiesewetter, Georg Glasl. Realisation Georg Glasl, Arash Safayan, Kornel Franz. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Herbert Kapfer.